1 live. 4. Dir und euch wünsche ich einen schönen guten Abend hier. Herzlich willkommen zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ein Stichwort möchte ich direkt zu Beginn schon nennen. Ich gebe auch zu, es liegt mir ein bisschen am Herzen, wobei ich bezüglich der Aussprache mir nicht ganz sicher bin. Stammt aus der japanischen Sprache, geschrieben Nihon Kitsuna, möglicherweise Nippon Kitsuna gesprochen. Zu Deutsch heißt es so viel wie Band der Freundschaft mit Japan. Dahinter steckt ein unfassbar toller Sampler, eine Compilation, auf die ich schon in wenigen Minuten zu sprechen kommen möchte. Zunächst geht's aber los mit einem Track aus dem neuen Album von Newtone. Dieses Album heißt Words and Pictures. Dieser majestätische Downbeat House stammt von Om Unit, den ich in der letzten Woche noch gespielt habe mit einem Track, der ihn eher in der Elektroiden-Ecke angesiedelt sieht. Dieser Titel hier, Wunderbar Lavender, stammt von einer Compilation, die 50 Tracks umfasst und die initiiert worden ist von 4 Musikenthusiasten aus Tokio, die in einer beispiellosen Aktion schnell und zügig die Drähte auf eine Art, müsste man sagen, haben glühen lassen, die niemandem geschadet hat. Herausgekommen ist, wie gesagt, eine Compilation mit 50 Tracks, die im Netz zu erstehen ist. Nihon Kitsuna, so heißt diese Compilation, also Band der Freundschaft mit Japan, so ungefähr übersetzt. Und wer da mal ein bisschen rumgoogelt, Nihon und Kitsuna, mit Z geschrieben, Kitsuna, der wird schnell auf dieser Seite landen. Wie viel man bereit ist, für diese 50 Tracks zu bezahlen, bleibt jedem selber überlassen. Mindestpreis 10 britische Pfund, das ist angesichts der Masse an großartiger Musik, ich muss mich nicht hier verbiegen, um das so sagen zu können, ist das ein geringer Preis. Beiträge unter anderem von Om Unit, gerade gehört, Paul White, Code 9, Onra, viele, viele mehr, dabei eine ganze Reihe von Artists, die ganz offensichtlich kurzfristig einen Track zur Verfügung gestellt haben, der sich mit der japanischen Bevölkerung, mit der Katastrophe beschäftigt, der eine Verbeugung, wenn man so will, darstellt. Wie ich überhaupt sagen muss, dass der Erlös dieser Compilation natürlich einer wohltätigen Organisation zugute kommt, und das ist in diesem Fall das japanische Rote Kreuz. Nihon Kitsuna. Ein weiterer Beitrag unter diesen 50 Tracks stammt von Kid Knievel, und bei ihm nehme ich an, er hat diesen Track kurzfristig produziert und eben zur Verfügung gestellt. Ich kenne ihn zumindest bisher nicht von ihm. Er heißt bezeichnenderweise auch One for Tokyo. Er ist ein liebenswertes Tier, er ist schützenswert, er ist bedroht. Vielleicht ist das ein Grund, warum der Panda-Bär auch in der Welt der Musik immer mal wieder als Begriff auftaucht. Wir haben hier gerade Gold Panda gehört. Wir werden heute auch noch My Panda Shall Fly, einen anderen Produzenten, hören. Zunächst aber Musik aus dem Fotti DL-Album You Stand Uncertain, Tell Them Stories. We'll be right back. 1Live4, Garage, Two-Step und die Folgen immer wieder nachzuhören. Aktuell mit wirklich super schönen Tracks. Forty DL, Matthew Deer hier auf seiner Slow Dance EP. Und dann schlage ich vor, wir bringen noch Subtract kurz ins Spiel. Das wird Zeit und dann schauen wir ganz kurz auf die Straßen gleich. Got sucked into a culture, living like you do. Spend by the hour, living like you do. Can't make ends meet, living like you do. This life will turn you sober, living like I do. The tension builds, as the tension builds, as the tension builds, as the tension builds, as the tension builds. A hurry, so much time to lose. Staring out my window, it's a mirror too. Reflecting from the faint glow, staring back at you. Think the past has passed. Think the past has. Think the best has passed. Think the best has passed. Passed for you, yeah, passed for you, yeah, passed for you, yeah, passed for you. Now the tension, now the tension builds. As the tension. Wir haben gerade gehört Subtract, Londoner Produzent Living Like I Do ist eine wunderschöne Nummer, auch leicht Garage beeinflusst mit dem Sänger Sumpfer. Irgendwer hat mir heute im Laufe des Tages gesagt, du sendest ja gewissermaßen kalendarisch gesehen in den Frühling rein. Das hat mein Programm, was ich beabsichtigte hier zu spielen, jetzt nicht grundlegend geändert, aber so zwei, drei Sachen. Ich habe dann auch mal aus dem Fenster geschaut und siehe da, es sah tatsächlich nach Frühling aus. So zwei, drei Sachen wollte ich gerne hier mit einbringen. Zum Beispiel, ich mag die Nummer, ich mag das Album Chase and Status, obwohl es wirklich sehr poppig ist. Aber was heißt schon, obwohl, es sind wirklich gute Tracks. No More Idols heißt das, mit zahlreichen Vokalisten. Liam Bailey, einer davon. And I dare not turn the pages, fighting with automatic self-destruction. I, it's a blind faith, a cruel waste, one bitter day. So I know I need this sweet sensation. Sassy! is a man now to do with his mind? When it's working overtime, the best I can do is now dance with the dead. Thank you. 1 Live 4. Vor 7 Jahren veröffentlichte der Brite Jason Sparks ein Meisterwerk in Sachen New Breaks Musik, Heroes and Villains. Seit längerer Zeit wollte ich das immer schon mal wieder spielen. Jetzt habe ich es einfach getan. Jason Sparks aus diesem Album, der Titel Feeling Invincible. Jetzt kommt eine Nummer, die scheint sehr verdreht zu sein. Das gibt sich aber mit der Zeit spätestens dann, wenn so eine Art von Gothic-Note sogar hereinkommt. Wir hören hier eine ganz neue Musik von Arnaud Rebottini. Einige von euch werden den auch als eine Hälfte des französischen Duos Black Strobe kennen, mit dem Rebottini gewissermaßen so die neue Klasse französischer Elektromusik mit begründet hat. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt ein neuer Track, eine neue EP von ihm, Personal Dictator. Hier ist Arnaud Rebottini, unter diesem Namen veröffentlicht. Anno Rebottini, Personal Dictator. Der Track, der jetzt hier in wenigen Sekunden sowieso zu Ende geht, natürlich auch mit einer Reihe von prominenten Remixern. Ich habe mich aber für das Original entschieden, weil das aus meiner Sicht am besten glüht, auf des Messers Schneide sich bewegt. Wenn wir diesen Begriff Elektro einfach mal mitnehmen, ist ja ein weites Feld. Und die Vorzeichen mal ein bisschen umdrehen in Richtung Hippiesk, dann landen wir bei einer schwedischen Band, bei der sich, glaube ich, viele wünschen oder wünschen würden, Mann und Frau könnte sie öfter hier in Deutschland sehen. Das ist schwierig, denn es finden sich nur wenige Veranstalter, die sich selber mal so richtig was Gutes tun wollen und kurzerhand eine Band einladen, deren Mitgliederzahl so immer zwischen 20 und 30 Leuten schwankt, denn das kostet. Die Rede ist von dieser bezaubernden Gruppe I'm from Barcelona, die jetzt ein neues Album veröffentlicht hat. Wie gesagt, die Gruppe kommt aus Schweden. Großartige Gesangssätze, sehr folkloristisch eigentlich das Ganze, aber hier auch so ganz leicht in Richtung Elektro oder wie immer man das bezeichnen sollte, gedreht. Ein Titel aus dem soeben erschienenen neuen Album Forever Today. Hier sind I'm from Barcelona. Sometimes shed his lifeblood on my brain. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. Erlaubt, dass ich vielleicht noch ein, zwei Sätze sage zu den beiden Tracks, die ich da eben gespielt habe. Die große Gelassenheit, hinreißend schöne, getragene Songs. Einmal von einer mir bisher nicht bekannten Band aus Australien. Cloud Control heißen die. Da gibt es einige EPs, genau genommen zwei. Meditation Song Number 2 ist eine dieser beiden. Daraus habe ich den Song Into the Line gespielt. Das restliche Material geht eher in Richtung sehr, sehr schöner Akustik oder halbakustisch geprägte Folkmusik. Und angeschlossen habe ich Arboretum aus den USA mit ihrem fantastischen Album The Gathering. Daraus haben wir den Highwayman gehört. Ich möchte ganz kurz, und das bitte ich wörtlich zu nehmen, mit zwei gitarrenorientierten Sachen weitermachen. Die Londoner Band The Vaccines hat wirklich ein tolles Album veröffentlicht, What Did You Expect from The Vaccines. Dieses Album rollt gewissermaßen und rockt vom ersten bis zum letzten Track. Viele kleine, flüchtige Einflüsse, die ich sehr intelligent miteinander verwoben finde. Im folgenden Track zum Beispiel könnte man innerhalb der ersten Sekunden glauben, der alte Eddie Cochran sei aus seinem Grab wieder auferstanden und würde seinen Summertime Blues neu intonieren. Dann mischen sich aber so Beach Boys-hafte Gesänge da rein. Das ist klasse, was The Vaccines machen. Die Singles waren schon toll. Das Album bestätigt all das. Und danach kommen wir zu den verdammt rohen Skizzen, einer zumindest, der amerikanischen Band Sick Alps, die es bei extrem kurzen Sachen belässt. Eine Gruppe, die sehr unstet ist, sehr unregelmäßig veröffentlicht, derzeit meines Wissens aus zwei Personen besteht. The Vaccines und dann die Sick Alps. Ende letzten Jahres erschien eine großartige Compilation Cosmo Polyphonic mit zahlreichen kosmisch anmutenden Tracks im Bereich Beat Science, zusammengestellt vom japanischen DJ und Journalisten Nobu Suzuki, der seinerseits in diesen Tagen kräftig die Werbetrommel rührt für eine weitere Compilation, die ich heute schon erwähnt habe, Nihon oder auch Nippon Kitsuna. Das Band der Freundschaft mit Japan, 50 Tracks stark, diese Compilation unter dem Stichwort Nihon Kitsuna im Netz für 10 britische Pfund zu erstehen, und das ganze Geld geht ans japanische Rote Kreuz. Auf dieser Compilation Onra, den wir im Übrigen gerade auch von der Cosmopolyphonic Compilation gehört haben, hier mit einem Funk-R&B-Titel, der mich persönlich an einen Titel aus den 80er Jahren erinnert, den ich im Anschluss spielen möchte. Was habe ich den heute Nachmittag lange gesucht, aber gefunden. Cause you're such a classy girl. You might be the most beautiful, most beautiful girl in the world. to let the others be. Cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, sugar, where you been? Hanging out with the male friends. Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep hurting me. And we're saying, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes. Sheila, you know I want to be the only one. Oh, baby, understand that I want to be the only man. But it seems the storm's getting too hard, and I think I'll start to have my own fun. Oh, baby, it's plain to see that you're qualified to fulfill your needs. You're pulling over on me. Well, honey, baby, just wait and see. And we'll sing, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes. This time I say, oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one for her. Baby, it's 1, 2, 3. I love you, baby, honestly. I want to dee-da-dee-da-dee. A dee-da-dee-da-dee. Oh, oh, Sheila. Oh, Sheila. Oh, oh, Sheila. Oh, oh, Sheila. Oh, baby, love me right. Let me love you till the bitter end. You let the others be, cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, baby, understand that I want to be the only man. You think you're pulling over on me? Well, honey, baby, just you wait and see. And we sing, oh. Oh, 1-3-4, Monk, gerade gehört, davor, ich sag da gleich noch was zu, Ready for the World. Und hier im Hintergrund rollt Ira Atari an mit einem Track aus ihrem Album Shift. Ich hatte eben gesagt, ich würde mich erinnert fühlen durch einen Onra-Track an das, was ich dann danach gespielt habe. Sich erinnert fühlen ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber irgendwie war mir dieser Titel von Ready for the World, Oh Sheila, in den Kopf geschossen. Unter bestimmten Umständen kann man den auch sehr cheesy finden, zumal ich persönlich, als ich den heute Nachmittag gesucht habe, fest der Meinung war, er wäre von Ashford & Simpson. Da habe ich dann ewig lange gesucht, bis ich dachte, jetzt musst du das doch mal im Netz recherchieren. Ich wusste, dass ich ihn habe, aber ich fand ihn einfach nicht bei Ashford & Simpson. Und dann Ready for the World. Gut, die waren nach meiner Erinnerung so Mitte der 80er Jahre so etwas wie ein One-Hit-Wonder, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest habe ich außer der Maxi, die ich da eben gespielt habe, nichts weiter von ihnen gefunden. Ready for the World, oh Sheila. Dann der Versuch, wieder in die Gegenwart zu springen mit Monk. Monk ist mittlerweile ein Ein-Mann-Projekt aus München. Dahinter steckt Matthias Modica, der sich in den letzten Jahren verstärkt Italo-Disco verschrieben und genähert hat. Das gilt auch für sein Label, das Gomma-Label. Er war es letztendlich auch, der die Sterne zum Beispiel mit ihren letzten Tracks verstärkt in Richtung Disco als Produzent geführt hat. Das neue Album von Matthias Modica alias Monk heißt The Bird and the Beat. Ich will ganz offen sagen, dass der Vorgänger mit seinen leicht krautigen Ausflügen mir natürlich besser gefallen hat. Aber hier sind natürlich auch die üblichen zwei, drei Tracks, mit denen ich persönlich ganz gut leben kann. Und angeschlossen habe ich die deutsche Sängerin Ira Atari, die jetzt ein neues Album veröffentlicht hat. Das heißt Shift. Und interessant an diesem Album aus meiner Sicht, dass sie zum Ende des Werks hin doch spürbar versucht, so ein bisschen, könnte man das sagen, aus dieser Elektropunk-Falle sich zu befreien, indem sie stärker so in Bereiche Soul, Disco, House driftet, wie wir das auch eben gehört haben. Den Titel finde ich wirklich gut. Follow heißt er und findet sich auf ihrem Shift-Album, mit dem sie im Übrigen auch auf Tournee geht bzw. ist, am kommenden Freitag im Freizeitzentrum West in Dortmund, einen Tag später in Köln in der Papierfabrik. Ira Atari. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Es gab, ich kann das jetzt nur ungefähr schätzen, 80er, 90er Jahre, ich glaube das letzte Album erschien in den 90er Jahren, ein Rap-Duo aus den USA, stilbildend, bis heute geradezu kultisch verehrt. Die Rede ist von Organized Confusion. Mit geschliffenen Lyrics, drei Alben nach meiner Zählweise gab es von den beiden. Das letzte sogar eine Art Konzeptalbum, sehr eigenen, guten Beats. Und es war letztendlich mangelnder Erfolg, der dafür sorgte, dass Organized Confusion sich auflösten. Der Rapper Pharoah Monk veröffentlicht seitdem immer mal wieder Soloalben und er ist nach wie vor ein wacher Kopf, sehr offen gegenüber neuen Strömungen. Sein neues Album zeigt das einmal mehr. Das ist ganz große Klasse. Das heißt WAR, also War, wenn man so will. Dahinter, hinter diesem Kürzel steckt aber We Are Renegades. Und wenn ich die Inhalte des Albums für mich so halbwegs begriffen habe, dann geht es um die Zukunft, um die totale Kontrolle unserer Intelligenz, unseres Denkens und darum, sich davon zu befreien. Also sehr futuristisch, sehr visionär nach vorne gedacht. Zu den Produzenten des Albums zählt zum Beispiel auch ein Mann aus dem Flying Lotus-Umfeld, Sam I Am nämlich. Und seine Nummer, also die von ihm produzierte, die würde ich gerne spielen. Die heißt Haile Selassie Karate. Hier ist Pharoah Monk aus seinem neuen Album mit Gnade. Gnadenlosen Bässen, wir werden das jetzt hören gleich, aus seinem neuen Album WAR, We Are Renegades. Stage with blood in my hand for the populace. Put a fist in the sky. License to kill italicized into my ID of Rocky Illuminati. Haile Selassie Karate, John the Beast Mugabe, King Jaffe in the lobby with the fur made of a lion. The eye of Horus, Mount Zion, vibrant, prominent constellations of Orion. The reason why my stars are in alignment. the renegade, analog walk ball, rock star, tossing homemade grenades, CDs, NYP, cop cars, just to get the revolution to pop off, fraudulent stock, funded with Louis Vuitton knockoffs, hijacking helicopters to detonate your metropolis, while I'm in the cockpit, politicking like Stephanopoulos, and my esophagus is quite atomic when I vomit, bioengineered ergonomics, the formula, truth divided by innovative ebonics, times group slime, crushed ice and a splash of tonic. Nigga, my past lives are astronomic. Smoking hash in a cathedral with Nostradamus at mass. Discussing Martin Luther's for your last speech. Step on my British walkers, get your ass beat. I said, I ain't gangster, even though I grew up in the hood. I just wanna feed my people, so misunderstood. Struggling, hustling, trying to make it right. I just wanna spread the light to help us free our minds. Wir sind hier bei 1Live4, der verrückteste Funk der Zeit. na, kann man das so sagen, er ist schon verdammt abgedreht, kommt aus Schweden, hier auch schon des Öfteren erwähnt. Flockstar Dancehall heißt das Label, auf dem sich so verrückte Tracks finden, so verbogene Sachen, wie wir das hier gerade von Boskite gehört haben. The Manifesto, Stichwort Squee-Musik. Aus San Francisco kommt dieser Mann hier, Kevin Knapp. Like This ist seine neue EP, die ihn als Sänger und natürlich als Produzent featured. Something like this. Something like this. like this. Something like this. Schöne Nummer mit einem coolen Swing ist das hier. Aber ich glaube, auch die beiden nächsten folgenden, die ich gerne noch bis zu den Mitternachtsinfos spielen würde, sind nicht von schlechten Eltern. Das hier zum Beispiel ein Track von Sid LaRock, der heißt Made for You und bekommt einen sehr schönen, deepen Ansatz durch den Remix natürlich, den Thomas Brinkmann besorgt hat, der Soul Center Remix. Und nach diesem Titel hier von Sid LaRock würde ich gerne etwas Neues von Ricardo Villalobos spielen im Verbund mit Los Updates und Anthony Collins. Ein Track, der heißt I Throw Water Into the Lake. Infos. Mit Benjamin Paris um Mitternacht. Wohl kein Regierungswechsel in Sachsen-Anhalt. Angeblich neue Waffenruhe in Libyen und das Wetter viel Sonne. In Sachsen-Anhalt bleibt die CDU nach der Landtagswahl stärkste Kraft. Die Christdemokraten bekommen mit 33% aber deutlich weniger Stimmen als beim letzten Mal. Auf Platz 2 landeten die Linken mit fast 24, auf Platz 3 die SPD mit gut 21%. Die rechtsextreme NPD verfehlt den Einzug in den Landtag nur knapp. Aus Magdeburg Uta Krömer. Am realistischsten ist nun eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition, wie sie sich sowohl Altministerpräsident Böhmer als auch der Wahlsieger Rainer Haseloff wünschen. SPD-Spitzenkandidat Jens Bullerjahn machte jedoch noch keine Koalitionsaussage, sondern verwies auf die morgige Landesvorstandssitzung der SPD. Denkbar wäre nämlich auch ein rot-rot-grünes Bündnis, wobei SPD und Grüne keinesfalls unter einem linken Ministerpräsidenten arbeiten wollen. Groß war der Jubel bei den Grünen, die nach 13 Jahren wieder ins Landesparlament einziehen. Lange Gesichter dagegen bei der FDP. Sie erreichte nur 3,8% und muss den Landtag verlassen. In Libyen haben die Regierungstruppen von Machthaber Gaddafi eine neue Waffenruhe ausgerufen. Nach den ersten internationalen Luftangriffen erklärte ein Sprecher, dass die Waffen noch heute schweigen sollen. Allerdings hatten die Regierungstruppen schon am Freitag eine Waffenruhe ausgerufen und nicht eingehalten. Die US-Truppen melden, dass der erste Einsatz über Libyen erfolgreich verlaufen sein soll. In Japan ist rund um das Atomkraftwerk Fukushima offenbar das Trinkwasser belastet. Die Regierung warnt davor, das Wasser zu trinken, weil die Radioaktivität zu hoch sei. Die internationale Atombehörde IAEO sieht Probleme auch bei Lebensmitteln wie Milch und Gemüse. Dort wurden erhöhte Werte festgestellt. Vom Atomkraftwerk selbst gibt es inzwischen bessere Nachrichten. Die Betreiber melden, dass bei 2 Reaktoren das Kühlsystem wieder funktioniert. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg auch mit dem neuen Trainer Magath nicht gewonnen. Die Wolfsburger verspielten die 1:0-Führung gegen Stuttgart. Am Ende stand es unentschieden 1:1. Am Nachmittag gewann Leverkusen klar gegen Schalke mit 2:0. Schalkes Torwart Manuel Neuer war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Klar, war ein bisschen Unruhe dabei, aber ich denke, das können wir nicht darauf schieben. Wir sind alle Profis und wir wollen unsere Leistung natürlich auf dem Spielfeld bringen. Und das haben wir anfangs verpasst. In der Tabelle hat Leverkusen damit den Abstand zu Spitzenreiter Dortmund weiter verkürzt. Schalke bleibt im Mittelfeld. 1 Live. Sektorwetter. Heute Nacht wird es unter klarem Himmel noch mal frostig. Zwischen 0 und minus 4 Grad liegen die Tiefstwerte. Morgen wieder viel Sonne und meist sogar wolkenloser Himmel. Dazu noch wärmer. Bad Salzuflen 12, Wesel 14 und Leverkusen 15 Grad. Und sonnig werden dann auch die nächsten Tage. Die A40 Essen Richtung Dortmund ist zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Hamme wegen Brückenbauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Es gibt eine Umleitung und die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Gelsenkirchen-Hessler und Bismarck nach einem Unfall weiter gesperrt. Die Polizei empfiehlt, ab Gelsenkirchen-Hessler über die U67 und die U71 zu fahren. Eins live. Ich weiß nicht, wie es euch eben in den letzten Minuten noch so gegangen ist. Ein vermeintlich unauffällig startender Track, der einen dann aber, zumindest geht es mir so, seit ich den jetzt seit insgesamt 14 Tagen regelmäßig höre, der einen so regelmäßig öffnet, unheimlich locker macht. Ricardo Villalobos, in Chile meines Wissens geboren, in Deutschland aufgewachsen, zumindest schon lange in Deutschland sesshaft, lebt er in Berlin im Verbund hier mit Los Updates und Anthony Collins, eben gehört ein Track aus der Jolie Chat EP, die am 3. April erscheinen wird. Gesamtlänge des Tracks, von mir 7 Minuten gespielt, liegt bei 12 Minuten. Das ist ja so die Länge, die insbesondere Ricardo Villalobos salonfähig gemacht hat. Es ist aber auch wirklich faszinierend, wie seine Tracks sich so aufbauen, scheinbar wirklich alle Zeit der Welt haben. Diese grandiosen Beat- und Percussion-Geflechte. Ich finde das ganz toll. So viel mal zu ihm. Der nächste Mann, ich hatte ihn schon in einem Nebensatz mindestens erwähnt. Er lebt in England, ist in Sri Lanka geboren worden, trägt, nach allem, was ich gelesen habe, einen gigantischen Bart, hat eine ganze Reihe von Fans in der Bassmusik-Dubstep-Community, zum Beispiel den Grime-Produzenten Terror Danger, ist ein Tierliebhaber, der mit zahlreichen Hunden, Katzen, Fischen und Vögeln zusammenlebt. So zumindest wird es sich erzählt. Und sein Künstlername, seinen bürgerlichen kenne ich nicht, sein Künstlername My Panda Shall Fly. Jetzt erscheint von ihm eine EP mit insgesamt 8 Tracks, darunter sind eine Reihe von Remixen. Sorry I Took So Long heißt diese EP und daraus möchte ich hier diesen wunderschön verspielten, teilweise etwas verschachtelten Titel Injury spielen im Doremi Remix. Und auch der Mann, den wir danach hören werden, ist in gewisser Weise ein Tierliebhaber, was man seiner Platte auch anhört. Es ist der in Berlin aktuell lebende Produzent Frivolous, der gleich auf uns zukommt. Frivolous ist ein Mann namens Daniel Gardner, der mir persönlich erstmals mit sehr schönen Aufnahmen auf dem Düsseldorfer Level-Label aufgefallen ist, das ja mit seinen Releases sowieso sehr wählerisch ist. Mittlerweile lebt er in Berlin, dieser Daniel Gardner alias Frivolous, und hat jetzt vor kurzem ein Album veröffentlicht, das heißt Meteorology, also Meteorologie. Für dieses Album ist er auf eine nicht näher bezeichnete Insel gegangen. Ich weiß nicht, ob das Legende ist oder der Wahrheit entspricht. Gut vorstellbar ist es, denn er will, wie ich gelesen habe, wirklich zahlreiche, deshalb auch das viele Grillen, Zirpen und Quaken, zahlreiche Insekten und ich suche gerade den Sammelbegriff, Lurche aufgenommen haben, also quakende Frösche, ähnliches mehr. Und hier wimmelt es wirklich von Sound- und Melodieinstrumenten, die so recht lose um die Beats gegarnt werden. Ich finde das ein ganz tolles Album, verstehe selber eigentlich gar nicht. Es ist schon 3 Wochen raus, warum ich es nicht schon längst gespielt habe. Frivolous. Den nehmen wir noch mit. Das ist das amerikanisch-kanadische Duo Art Department mit einer neuen Nummer bzw. einer neuen Maxi. Die heißt Living the Life. Die B-Seite, Live Your Life, gefällt mir etwas besser als die A-Seite. Wir hören hier B. Beide Tracks gemeinsam haben die Stimme von Seth Troxler. Are you living a life you've always wanted to live? Do you come home from work at night or in the morning feeling satisfied with a sense of accomplishment? Feeling somewhat powerful with what you have achieved? If so, good job. Keep doing what you're doing. We'll be sure to read your book. And these splashes look infomercial. But if you're like the rest of us, the answer to that question is no. Inside of you, inside of me. There's a way. death trippers made on a clipper ferrying yourself into Hades. It's a bad dream, but we're gonna rise from the morning with an alibi. Stop the dawning, widowing your bride. They're dragging lakes, they're stalking the woods, they're looking for you, but you're misunderstood. Up every morning with a curse in my head, trying to remember what I did and what I said. I'm looking for a reason to get out of my bed, sing another song about the bird that I once had. Always be above the clouds I see. If I just could go back and hold you once again, your arms would heal my heart of steel. Down as I'm talking to my bird, suddenly I fall and hit my head against the curb. It's hurting for a moment, then I'm finally dead. I'm coming up to meet you as the boy that you once had. Close. 1, 3, 4. Drei Songs aus dem, eher akustischen Bereich, wobei ich da eben bei Kurt Weil eine ganz kleine Panne zu verzeichnen hatte, die leider nicht zu kaschieren war. Ihr werdet es gemerkt haben, der CD-Spieler wollte nicht so ganz. Ich habe mir die CD angeschaut, ich habe da überhaupt nichts entdecken können. Sei es drum. Gerade verklungen ist ein Schwede, der bürgerlich Markus Bergqvist heißt, merken wir uns aber besser seinen Künstlernamen, William the Contractor. Gute Stimme, gute Songs, interessant und immerzu sparsam instrumentiert innerhalb der 11 Songs. Die besonders Daniel Johansson gefallen haben, der zu Friska Viljor gehört und zudem ein Label betreibt, Crying Bob, auf dem dieses knappe Dutzend wirklich guter Songs erschienen ist, von William the Contractor, der im Übrigen mit Friska Viljor auch auf Tournee geht. Above the Clouds, also über den Wolken, der Titel, den ich gespielt habe. Davor ein ganz interessanter Mann, Imad Wasif. Seine Eltern sind Inder, er ist in Kanada aufgewachsen. Dann hat es ihn aber schon recht früh nach Kalifornien, Los Angeles, verschlagen, wo er so ein bisschen in die Desert-Rock-Szene eingetaucht ist. Sein letztjähriges Album, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, The Voidist, erschien entsprechend auf einem Label namens TP, wo neben ihm eine ganze Reihe sogenannter Doom- oder auch Desert-Rock-Bands veröffentlichen. Wer sich für diese Szene interessiert, dem werden vielleicht Namen wie Nebula etwas sagen. Das sind Labelkollegen von Imad Wasif, von dem ich eben Musik gespielt habe und der, wie ich gelesen habe, teilweise auch als Tour-Gitarrist schon mal Auftritte mitgespielt hat, auch bei den Yeah Yeah Yeahs. Und davor habe ich Kurt Weil gespielt, aus meiner Sicht ein absolutes Muss, eigentlich in diesen Wochen in jeder Sendung. Singer-Songwriter aus Philadelphia, Smoke Ring for My Halo, ist sein Album, aus dem ich einen Song gespielt habe, der leider dann, seien wir ehrlich, in der Schlagzahl zu hoch hakte. Diese drei in einer Linie gespielt. Das nordenglische Label Mad School Music mit seiner neuen Compilation New Blood, also neues Blut, 011-2011 und einer Reihe wirklich hochklassiger, junger, neuer Artists, die im Bereich Drum and Bass und ansatzweise eben auch Dubstep, wie hier zu hören, operieren. Dieser New Age, der Typ ist ein Knaller mit seinen zwei, drei Beiträgen hier. Remember the Lights ist der Titel, den ich hier spiele. Davor Miss Beats mit Sanctuary. 1 Live 4 um kurz vor 1. Das ist so die richtige Musik, wo ich so innerlich immer das Gefühl habe, den Arm zu heben und während ich das tue, noch überlege, ob ich sage, Herr Oberzahlen, bitte, oder wir nehmen noch einmal dasselbe. So schöne Nachtbarmusik. Entschuldigt bitte, ich bin hier gerade auf meinem Hocker etwas gerutscht. Der quietscht ein ganz wenig, aber nun ja. Wir haben gerade die kanadische Sängerin Amalia gehört. Spricht sich genau so. Art Slave ist ihr Album. Eine Frau, die in der Vergangenheit schon mal auf der Bühne stand mit Saul Williams, mit Jessa Nova, Cinematic Orchestra, einigen anderen mehr und die jetzt ihr Album vorlegt. Ich hatte ja heute doch eine Reihe von Tracks, die auf die ein oder andere Art und Weise eine japanische Anbindung hatten, die hier kommt durch das Label zustande, Tokyo Dawn Records, da nämlich ist Art Slave erschienen, das Album von Amalia, das eigentlich etwas heftiger zur Sache geht, mit Funk- und Boogie-Tracks, die deutlich 80er Jahre beeinflusst sind. Dieser Titel hier, All the Funk I Need, wurde remixed von Ad Jazz im Love Soul Remix, deshalb die etwas smoothere Anmutung. So viel mal dazu. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben noch 7 Minuten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Und ich freue mich natürlich, wenn die Gelegenheit bestünde, dass wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Möchte schließen mit einer Gruppe aus dieser norwegischen Wunderstadt Bergen, die ja, viele werden das wissen, nicht viel mehr als 100.000 Einwohner steht, zählt und trotzdem seit Jahren eine fast schon Unmenge an guten neuen Bands produziert. Bergen eben in Norwegen, diese hier, The New Wine. Waves ist das Album und einer der prominentesten von dort oben, der mittlerweile natürlich in Berlin lebt, Erlend Oje, ist voll des Lobes über diese Gruppe. Und wenn ich das richtig sehe, werde ich die zweite Bergener Band, die beabsichtigt war, nicht mehr spielen können. Kack, Motherfucker, das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Alles Liebe, alles Gute, ciao.